In Widerspiegelung der Verehrung für Genossen Kim Jong-il, der sich unsterbliche und großartige Verdienste um die Heimat, Nation, Epoche und Geschichte erwarb, wurde aus Anlass seines Geburtstages im Februar zu C86 1997, also vor genau 20 Jahren, das Lied auf den Heerführer Kim Jong-il, eine unvergängliche revolutionäre Hymne geschaffen. Seitdem wurde das Lied, ein Loblied auf den hervorragenden Songun-Heerführer, beispiellosen Patrioten und großen heiligen Mann der Revolution, dank der heißen Hochachtung der fortschrittlichen Menschen der Welt vor ihm, in mehr als 150 Ländern auf diesem Planeten verbreitet.